Was wollt ihr hier? Von Nibelheims Nächte gelangt, vernahmen wir neue Meer. Echte Wunder wirke hier alberlich, heran uns zu weinen, trieb uns Gäste die Gier. Nach Nibelheim führt euch der Neid, so kühne Gäste glaubt, kenn ich gut. Kennst du mich gut, kindischer Alp? Nun sag, wer bin ich, dass du so bellst? Im kalten Loch, da kauern du lagst. Wer gab dir Licht und Wärme in der Lohe, wenn Loge nie dir gelacht? Was hilft dir dein Schmieden? Heizt dich die Schmiede dir nicht? Hier bin ich Vetter und war dir Freund, nicht Feind, drum dünkt mich dein Dank. In Lichtalmen lacht jetzt Loge der List'ge Schelm. Bist du falscher, ihr Freund, wie mir Freund du einst warst? Haha, ich freut, von ihnen fürcht ich dann nichts. So denk ich, kannst du mir trauen. Deiner Untreu trau ich nicht deiner Treu. Ach, getrost, trotz ich euch allen. Hohen Mut verleiht deine Macht. Grimmig groß wuchs dir die Kraft. Siehst du den Hort, den mein Heer dort mir gehäuft? So neidlich entsah ich noch nie. Das ist ja heut ein kärglich Häufchen. Kühn und mächtig soll künftig sich mehren. Zu was doch frommt dir der Hort? Da freut uns Nibelheim und nichts viel Schätze hier fein. Schätze zu schaffen und Schätze zu bergen nützte mir Nibelheims Nacht, doch mit dem Hort in der Höhle gehäuft, denk ich, deine Wunder zu wirken. Die ganze Welt gewinn ich mit ihm mir zu eigen.